Glaubst du echt, dass du mit mir ein fehlerfreies Interview führen kannst? Bevor du deine Fragen stellst, hole ich mir dein Fleisch. Ich bin schließlich ein Ghoul. Ich dachte, das wüsstest du. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. Ich habe wieder einen tollen Gast bei mir und das ist diesmal Sarah Alles. Sie kennt ihr sicherlich aus einigen Rollen, wie zum Beispiel Prinzessin Kaguya aus Die Legende der Prinzessin Kaguya oder Toka aus Tokyo Ghoul oder Mio Kitahara aus Waiting in the Summer oder auch als Pussy Washington in Orange is the New Black. Hallo Sarah. Hi Tom, na? Du bist bereit, dich meinen Fragen zu stellen? Ich bin bereit. Gut, dann fangen wir an und sagen, wie bist du überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Also ich bin da ganz cool reingerutscht. Synchron ist ja jetzt auch nicht, oder Synchronsprecher ist jetzt nicht so ein populärer Beruf, wo man sagt, oh cool, das will ich mal später machen. Ich arbeite überwiegend noch als Schauspielerin. Und habe übers Schauspielen auch eine coole Sprechausbildung dann bekommen und habe irgendwann mich selber synchronisiert bei einem Film und habe gedacht, das ist ja cool, das ist ja wie so ein Spiel. Du kriegst einen Text und ein Bild und dann hier würfel das mal zusammen und es hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich mich an ein paar Kollegen gewendet, die auch synchron machen und gesagt, ey, wie ist denn das, wie läuft das? Und meine Sprecherzieherin an der Schauspielschule, die ist auch Synchronsprecherin. Und dann habe ich sehr viel erstmal zugeschaut und mir alle Tricks und Kniffe abgeschaut, bevor ich dann selber angefangen habe, mich vorzustellen bei den verschiedenen Firmen. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal wirklich synchron gesprochen hast? Also deine erste Rolle war ja du selbst. Stimmt, meine erste Rolle war ich selbst. Oder beziehungsweise ich habe mich selbst synchronisiert. Aber ich habe da ja auch eine Rolle gespielt in dem Film, also es war nicht ich selbst, aber ich habe mich synchronisiert. Und meine erste Rolle war, glaube ich, oder meine erste große Rolle, die mir jetzt in Erinnerung ist, war vor 2,5 Jahren bei Lavendel. Und es war so eine Kinderserie, How to be Indie. Und es war total verrückt, weil die so schnell geredet haben, dass ich so dachte, wie soll denn der Text, so viel Text, aber so wenig Zeit. Und das war sehr cool, weil ich da eine Menge gelernt habe und die ersten paar Male war es ziemlich, ich glaube, ich habe Blut und Wasser geschwitzt und irgendwann war das dann für mich so ein bisschen entspannter und hat dann auch angefangen, richtig Bock zu machen. Was fällt dir denn persönlich leichter und was eher nicht? Überhaupt beim Synchron oder meinst du ja, jetzt genau. Realfilm? Du kannst mir über dein Schauspiel und über deinen Synchron erzählen. Also es ist natürlich immer herausfordernder, Rollen zu spielen, die erstmal nicht so viel mit einem selbst zu tun haben. Weil wenn die nah an dir selbst dran sind, dann bringst du halt schon eine Menge mit. Mhm. Aber ich mag die Arbeit gern und ich mag es besonders sehr beim Synchron, wenn es Figuren sind, die komplett anders sind und auch anders klingen. Also zum Beispiel Pusey aus Orange is the New Black ist ja eine kurzhaarige, schwarze Gefängnismama. Und das ist ja schon mal was ganz anderes, was ich jetzt auch im Schauspiel gar nicht spielen würde, weil ich natürlich nicht schwarz bin und ich eher so die lieblichen Rollen spiele. Und das war total cool, weil die rappt dann auch und ich konnte so ein bisschen auch die tiefen Nuancen meiner Stimme benutzen und das ist einfach dann eine sehr coole Arbeit und sehr abwechslungsreich, wenn du an einem Tag dann, weiß ich nicht, eine Stunde Pusey sprichst und dann später ein Computerspiel, zum Beispiel Nambi spreche ich gerade, das ist so ein Lernspiel für Kinder, so ein bisschen Mathe dabei, für Vorschulkinder. Und da rede ich die ganze Zeit so. Und das macht total Spaß, wenn du in so ganz viele verschiedene Charaktere schlüpfen kannst. Und deshalb so auch beim Drehen finde ich es sehr spannend, wenn ich mal eher das kleine Missstück bin, als immer so das liebe Mädchen von nebenan. Das ist herausfordernder. Okay. Gibt es denn noch eine Rolle oder vielleicht auch was, was du sprechen würdest, das du dir gar nicht vorstellen kannst? Wo du sagst, nee, das möchte ich nicht spielen oder sprechen? Das mache ich nicht? Also ich glaube, ich würde jetzt keine Pornos synchronisieren. Aber davon abgesehen, nö, würde ich eigentlich sagen, ich weiß nicht, mir ist noch nichts untergekommen, wo ich gesagt habe, oh Gott, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Und wenn dir jemand jetzt so ein Rollenangebot gibt, wie zum Beispiel bei den Saw-Filmen, würdest du das als Schauspielerin machen? Also die würde ich nicht gucken, weil es mir dann zu krass und zu Horror und zu Ja, deswegen einfach nur sage ich mal das. zu hart ist, aber ich hätte sau Bock da mitzumachen. Also das würde ich auf Okay. jeden Fall machen, einfach weil es mich interessiert und ich habe selber auch schon mal einen Horrorfilm gedreht. Inwiefern das, du bist ja dann nicht drin, sondern du bist von der anderen Seite drin. Und das zu machen und dann Wunden zu präparieren und das alles zu sehen, das würde mich schon sehr interessieren. Von daher würde ich Viel sofort schreien, viel sagen, leiden. genial, ich bin dabei. Schreien und leiden können, glaube ich, die meisten Schauspieler eh ganz gut. Und nee, da hätte ich total Bock drauf. Und zum Beispiel, ich spiele gerade die Theateradaption von einem meiner Lieblingsfilme, Hard Candy. Da Ja, geht es kenne ich. auch sehr hart her. Ja. Und da spiele ich ein junges, süßes Mädchen, was sich mehr oder weniger in ein kleines Monster verwandelt. Und das ist eine absolute Traumrolle. Das ist der Wahnsinn. Ja, der Film ist auch extrem gut, muss man echt sagen. Genau. Da bin ich mal gespannt, wie man das als Theaterstück adaptieren möchte. Ja, also wenn du in Berlin bist, September und Oktober, wahrscheinlich auch November wird es nochmal gespielt. Komm rum. Wir können ja mal auf ein paar Rollen eingehen von dir. Du hast ja im Ghibli-Film Die Legende der Prinzessin Kaguya die Hauptrolle gesprochen, Prinzessin Kaguya. Wie hat dir die Arbeit an dem Film gefallen und auch der Film vielleicht? Also es war einfach nur ein Traum, wirklich, weil also ich meine, welches Mädchen will nicht mal eine Prinzessin sein? Ich war zu Fasching auch immer eine Prinzessin. Und als ich das dann hörte, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und Wusstest du sofort, worum es geht, als du das Angebot gekriegt hast? nee, ich wusste gar nicht, worum es geht, erst gar nicht, worum es geht, und habe dann die japanische DVD bekommen, die ich mir angucken durfte als Vorbereitung. Aber das Verrückte ist, du verstehst ja manche Sachen wirklich nicht. Und das ist ja auch ein sehr mystischer Film. Und dann viele so Vorgänge verstehst du auch ohne den Erzähler sehr schwierig, wenn du wirklich nur das Bild und die japanische Originalstimme hast. Und ich habe dann auch so ein bisschen noch nachgeguckt über die Geschichte. Das ist ja ein Märchen, was da verfilmt wurde. Und habe das gesehen. Und diese Bilder sind aber so schön und so detailreich. Also manchmal ist es nur ein Bild von einer Knospe, die sich öffnet, was aber so schön gezeichnet ist, dass mir schon das Sehen total Spaß gemacht hat. Und ich kannte auch den Synchronregisseur Erik Paulsen und habe mich auf die Arbeit mit ihm gefreut. Und hat natürlich, wenn man dann so hinfiebert, dann hat man so gewisse Erwartungen, wie das dann wird und wie es dann rauskommt. Und ich muss sagen, die Erwartungen wurden sogar übertroffen. Also es war einfach richtig schön. Ich kann den Film auch total empfehlen, weil es ist so eine Art Der kleine Prinz auf Japanisch. Also es ist sehr poetisch. Es ist eigentlich ein Kinderfilm, aber auch total was für Erwachsene. Und ich bin da sehr stolz drauf. Ich würde sagen, es war wirklich eine der schönsten Rollen, die ich bis jetzt überhaupt sprechen durfte. Sagt ihr denn, dass das Studio dahinter was, das Studio Ghibli, das einer der größten Animationsstudios ist in Ja, Japan? na klar. Also ich habe auch bei Wie der Wind sich hebt mitgesprochen. Da Und warst du Kaio genau, Horikoshi. die Schwester des Flugzeugbauers. Und ich finde, die machen tolle Filme, also so sehr ausgewählt und sehr besonders. Und ja, also ich bin ein Fan von denen. Jetzt mehr als vorher. Ich fand die vorher schon toll. Und was bei der Prinzessin Kaguya auch toll war, dass diese japanischen Lieder mit der ganz typischen Melodie auch übersetzt wurden und wie die auch aufgenommen haben, also ich da auch noch singen durfte. Und besonders herausfordernd war ja, dass die Prinzessin am Anfang wirklich noch ein kleines Kind ist und die da auch singt und dann wirklich das hinzubekommen, als Kind zu singen und dann später, wenn sie erwachsener ist, dass man da auch wirklich zwei Stimmfarben hat. Und das war nicht easy, aber es war geil. Ja, das ist auch schön geworden. Das ist ja direkt am Anfang, das ist Ja, man merkt ja auch so die Entwicklung. Du hast es ja schon von klein auf hast du sie ja quasi direkt vertont. Genau. Und da konnte man sicherlich dann auch viel mit der Stimme anstellen. Ja, cool. Freut mich, dass es dir auch gefällt. Auf jeden Fall. In Tokyo Ghoul, sicherlich einer der ganz großen Anime-Serien gerade derzeit, interessiert halt auch viele Leute. Hast du Toka gesprochen? Wie war das denn? Ganz anders. Ja. Und ich weiß noch, als ich ins Studio kam, manchmal erfährt man erst im Studio, was das für eine Rolle ist. Und der Regisseur Frank Pressler meinte, also das ist hier so ein süßes Girl, aber dramatische Pause. Sie ist kein Mensch, auch wenn sie so aussieht, sondern ein Ghoul und sie frisst sehr gerne Menschen und nicht so. Wow, das ist eigentlich so das Gegenstück zu Hard Candy. Und ja, auch hier, wenn du mal deine böse Seite beim Sprechen rauslassen kannst. Und bei der Prinzessin, die ist natürlich sehr rein gewesen, sehr hell und sehr so in diese Richtung. Und Toka, ja, die ist ein Monster, ja. Und dann verwandelt sie sich ja auch also wenn sie dann Menschenfleisch isst und wird stark und kämpft und diese ganzen Laute. Und das hat schon unheimlichen Spaß gemacht. Ja, das freut sicherlich viele. Ist auch wirklich cool geworden, finde ich. Also als Toka. Cool. Ja, also das Kompliment geht auch wirklich an den Regisseur, weil ich habe gemerkt, so die ersten paar Takes, da war ich noch nicht so drin und er hat es auch Ja. gemerkt. Und der hat sehr mit mir gearbeitet und hat gesagt, hier, ich muss wirklich das Böse und jetzt die Gier auf das Fleisch, das will ich spüren. Und dann haben wir ganz am Ende, als ich es dann hatte und drin war, haben wir sogar die ersten paar Takes nochmal aufgenommen, weil da war ich noch nicht, da habe ich einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Und ja, danke Frank, dass er da so mit mir gearbeitet hat. Das war cool. Ja, muss man aber auch. Ich meine, es kommen ja pro Tag sicherlich einige Rollen auf einen zu. Und da muss man sich ja immer blitzschnell umdenken in die nächste Rolle. Genau. Absolut. Wie war das denn für dich, quasi deine Fans dann direkt zum ersten Mal zu sehen, sage ich mal, auf der Animagic, die halt die Serie verfolgen? Du hast selbst gesagt, Toka ist hier ein Star und du sprichst Toka. Ja, das war absurd. Also ich bin da hingegangen und wusste auch gar nicht so genau, was ich mir darunter vorstellen kann. Es war meine erste Convention und ich kam da an und dachte, ich bin in einer anderen Welt, weil ganz viele Leute in unheimlich tollen Kostümen, die sie selbst mit sehr viel Mühe gebastelt haben. Also viele machen ja wirklich alles von ihrem Kostüm komplett selbst. Ja. Manche mixen so mit gekauften Requisiten und ich dachte so, wow, ich bin hier in so einem Animationsfilm, aber nicht nur in einem, sondern in so einem kurzen Zusammenschnitt von ganz vielen. Und wie nah die Leute teilweise da rankommen, aber also auch so mit Kontaktlinsen und Perücke und ich war erstmal sehr sprachlos und dann gab es eine Vorstellung auf der Bühne und ich weiß noch, wie ich rauskam und da dann 2500 verrückte Märchenfiguren mir zujubelten und ich dachte so, Wahnsinn. Wahnsinn, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass wirklich so viele Menschen, also es werden ja viel mehr Menschen erreicht, aber so viele Menschen erreicht werden und die auch berührt und denen gefällt. So, und das war schon ein sehr tolles Gefühl. Und dann auch bei den Autogrammstunden, da ist mir eine Szene besonders in Erinnerung geblieben. Da war ein Mädchen, die dann meinte, ob sie mir die Hand schütteln darf. Und ich so, ja, na klar. Hab ihr so die Hand gegeben und da habe ich gesagt, naja, weißt du, eigentlich macht man das so und habe ihre Hand so genommen und ihren Kuss auf die Hand gegeben. Und sie hat wirklich ganz, ganz hektisch angefangen zu atmen und hat gesagt, oh mein Gott, das ist der schönste Moment meines Lebens. Und ich dachte, wie krass und wie schön, wie einfach man Menschen glücklich machen kann. Und das hat mir auch sehr viel zurückgegeben. Und es war mir eine Ehre, Tucker zu sein und Ich wusste gar nicht, wie es läuft. Am liebsten hätte ich mir auch so eine blaue Perücke aufgesetzt oder dunkellila und so ein cooles Kostüm gehabt. Ich habe mir dann irgendwann noch so richtig coole Lederhandschuhe gekauft, die so im Toka-Style sind, um wenigstens auch so ein bisschen ja, ein Prop zu haben. Und es war sau schwer, mit diesen komischen Lederhandschuhen die Autogramme zu schreiben, weil der Stift immer wegrutschte. Aber ich wollte auch ein Teil von dem sein. Also, die haben mich total mitgerissen mit ihrem Vibe und ihrer Energy. Wäre ja auch lustig gewesen, wenn du da im Toka-Cosplay angekommen wärst. Ja. Das hat's, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Nächstes Mal. Aber dann darfst du dich auch freuen, es wird ja auch eine zweite Staffel kommen. Und dann wirst du ja auch zurückkehren Ja, als sehr Toka. cool. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sehr. Kommen wir noch zu zwei weiteren Anime-Rollen, würde ich sagen. Und zwar in Waiting in the Summer hast du Mio Kitahara gesprochen. Wie war das denn? Auch hier wieder was ganz anderes. Die ist ja ein sehr schüchternes, weinerliches Mädchen mit so einer ganz leichten Stimme und auch immer so ein bisschen, stellt sich lieber hinten an. Und das ist auch hier war es wieder ein Moment, bis man es dann hatte, bis man drin war. Und dann hatten wir auch einfach so viel Spaß, weil es, ja, weil ich mich halt ganz, ganz anders verhalten würde. Und auch so der Inhalt der Serie, also hat mich sehr oft zum Lachen gebracht. Ist ja mehr so eine, ja, man würde es vielleicht sagen, so eine Dramedy. Genau, es geht nicht um die wirklich wichtigen Dinge im Leben, aber es geht um verliebt sein und jetzt hat er sie und ich traue mich nicht. Um die Dinge, die vielleicht in dem Alter, in der Zeit wichtig sind für einen, ja. Ja, lustig. Und bei mir wurde auf einmal auch total wieder diese Zeit wach. Fünfte Klasse, das erste Mal so richtig verknallt und man traut sich nicht und man roch nur immer das Parfum von seinem Schwarm und dachte, ach toll. Und hat den aber natürlich nie angesprochen und er weiß es bis heute nicht. Und ja, Ja, sehr doch, lustig. das Gefühl, das kriegt man einfach auch, wenn man die Serie guckt. Dann hast du noch mitgesprochen bei Supersonico. Ah ja, und das war eine crazy Rolle. Das war Yumi, Ach so, die nee, Rolle. Entschuldigung, ich habe es verwechselt mit Clannad After Ja. Story. Da kann ich ja kurz erzählen, da Ja, war ich klar. nämlich ein Junge, der eigentlich eine Katze ist. Ja, Also, genau. Katsuki Shima warst du. genau, Katsukishima. Und Katsuki Shima. das war crazy. Weil der halt auch noch so wirklich katzig in seiner Art ist und er wird ja dann auch wieder eine Katze und er ist sehr verliebt in seine Besitzerin und das, also es war wirklich herzzerreißend, ja. Ja, wie die ganze Serie halt so ein bisschen aufgebaut ist. Ja, Clannad. sehr berührend, sehr berührend. Ja, und die Yumi, gut, die war einfach auch ein crazy Girl und hatte natürlich Traummaße in der Figur, was man jetzt beim Sprechen natürlich nicht mitmachen muss, aber ja, auch das war. Hast du auch gemerkt, das ist eine andere Art von Anime wieder, ne? Ja, selbst in den Anime-Serien gibt es ja so sehr viel, sehr, sehr krasse Unterscheidungen, also von Horror über Erotik zu ganz, ganz berührend und sweet. Also da gibt es wirklich. Auch da totale Welten, ja. Ja. Dann hast du noch mal in Highschool DxD mitgesprochen. Rival Phoenix warst du da. Es war auch wieder eine edgy Serie. Ah ja, ich erinnere mich, ich habe auch genau den Titel vor mir, aber da kann ich es mir nicht so mehr in Erinnerung geblieben, worum es ging. Aber was mir gerade War noch. auch ja eher eine etwas kleinere Rolle. Ah, ja. Ja, manchmal hast du ja wirklich drei, vier verschiedene Rollen an einem Tag. Und naja, in meinem Hirn, das manchmal wie ein Sieb ist, da geht auch schon mal was verloren. Sprechen wir nochmal, wenn wir jetzt noch bei deinen Rollen bleiben. Bei Orange is the New Black sprichst du ja die Pussy Washington. Das ist ja eine große Serienrolle, sag ich mal. die dann ja auch immer wiederkehrend ist. Was magst du uns zu der Arbeit erzählen? Ist es denn so, dass, es ist ja immer so bei Orange is the New Black, das ist ja eine Netflix-Serie, dass die ganze Staffel immer ziemlich schnell nach dem amerikanischen auf Deutsch schon verfügbar ist. Wie früh beginnt man denn da auch mit Synchronarbeiten? Dann muss man das Material schon echt sehr früh bekommen. Ja, wobei man selbst bekommt ja das Material eigentlich sehr selten. Manchmal bei Kinofilmen, wenn man die Hauptrolle spricht, damit man es sich schon mal vorher ansieht. Aber bei Orange habe ich die Sachen gar nicht vorher gekriegt. Und das heißt, ich sehe vor Ort auch immer nur meine Szenen. Ich weiß gar nicht, worum es in den anderen Handlungssträngen geht. Genau, das ist so. Und dafür ist halt der Synchronregisseur auch total wichtig, der sich dich so brieft. Und wenn es zum Beispiel Nebenhandlungen gibt, die für dich wichtig sind, wo du aber nicht drin bist jetzt als Sprecher, dann muss er dich darüber aufklären und dir Bescheid sagen, hier, das ist so und so. Ja. Genau, und dann auch so, also das mit dem Rappen und sie fühlt sich ja auch zu Frauen hingezogen und besonders zu ihrer Freundin Tasty. Und das ist für sie sehr schwierig und auch diesen Konflikt, das ist eigentlich das Spannendste an der Rolle, dass sie mit Tasty befreundet sein will, aber irgendwie ist sie auch immer wieder schmerzt, weil sie auch in sie verliebt ist. Das macht Spaß, das nachzuempfinden und ich finde, die Schauspielerin hat es auch sehr, sehr cool gespielt. Und ein Film, der mir absolut in Erinnerung geblieben ist, den ich vor kurzem gemacht habe, der jetzt dann auch irgendwann rauskommen müsste, ist Cleveland Abduction, ein Realfilm. Das ist eine wahre Geschichte von einem Typen, der hat drei Frauen im Abstand von circa einem Jahr entführt und in seiner Wohnung gehalten. Und die erste, die war 11 Jahre dort eingeschlossen. Und die Schauspielerin, die hat das so unglaublich krass gespielt und ich konnte mich damit so das so nachempfinden, wie schlimm das ist, dass dort es so war, wenn als die geweint hat oder so und ich die gesprochen habe, da liefen mir auch wirklich die Tränen und die Rotze runter. Und es hat Andreas Pollack als Regisseur gemacht. Der hat mich da auch sehr, sehr toll und sehr feinfühlig geführt. Und ich weiß noch, das ist, also dieser Film, ich habe mir im Vorhinein, als ich das erfahren habe, ein paar Videos von der Frau angeguckt, die hat, nachdem sie freigekommen ist, ein Buch geschrieben. Und das Buch ist die Vorlage von dem Film. Und das ist so eine starke Persönlichkeit, die da drin, wo du so irgendwann denkst, nee, eigentlich will ich nur noch sterben, aber die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass sie irgendwann da rauskommt. Und letztendlich, ja, ist sie rausgekommen, aber die auch mehrere Fehlgeburten darin hatte, weil sie so oft vergewaltigt wurde. Und das ist also Sehr harte Rolle. sehr, sehr harte Rolle und auch hat es mir gezeigt, dass man oft so seine Problemchen so hat, die jeder hat, an denen man so rumnörgelt und sagt, ach Mann, warum funktioniert das und das nicht so, wie ich es will? Aber dass man, da war ich sehr dankbar dafür, dass ich dieses Leid so nachempfinden und erleben konnte, um dann auch wieder zu sagen, ich bin so, so froh, dass mir sowas nicht passiert ist, dass das in meinem Leben so, und ich bin sehr dankbar, dass ich so viel Glück und so viel Freude in meinem Leben haben darf, dass ich jeden Tag zum Synchron gehen kann und nicht irgendwo eingesperrt bin. Also, ja. Das wäre also so ein Film, den du auch als Geheimtipp bezeichnen würdest. Absoluter Geheimtipp, Cleveland Abduction. Ja, und also pff, so gut gemacht und auch der gibt einem so ein bisschen was mit. Also jetzt gar nicht, dass man unbedingt in so eine Situation kommt in seinem Leben. Die meisten Menschen ja zum Glück nicht. Aber die sagt einfach, ey, egal wie scheiße es dir geht, es ist eine Phase, die auch wieder vorübergeht. Und niemals aufgeben, sondern weiterkämpfen. Und das ist eine Wahnsinnsfrau. Gab es denn auch schon mal Fehlbesetzungen, wo du gesagt hast, ich fühle mich jetzt gerade in dieser Rolle nicht so wohl, ich glaube, ich passe da nicht drauf? Ja, auf jeden Fall. Würde ich natürlich nicht jetzt im Detail erzählen, wer und wo das war. Ja. Aber auch da ist es dann so, dass man guckt so, okay, was können wir rausholen? Inwiefern können wir uns an die Rolle heranarbeiten? Aber, und das muss ich sagen, das spricht dann auch sehr für den Regisseur. Ich habe es schon mal erlebt, nicht bei mir selbst, aber als ich bei jemandem zugeschaut habe, dass die Regisseurin gesagt hat, das tut mir total leid. Ich habe mich absolut vertan in der Besetzung. Ich werde weiter an dich denken für eine andere Rolle. Aber hier ist jetzt Schluss und wir müssen uns trennen und die Rolle leider umbesetzen. Ist natürlich sehr, sehr unangenehm, Ja. aber für beide Seiten so. Und Ja. ich muss sagen, dadurch, dass ich das so mitbekommen habe, ich wäre überhaupt nicht böse. Klar ist man dann traurig und man fühlt sich irgendwie, als hätte man versagt. Aber man bringt ja einfach auch eine Art von Stimme und eine Sprechweise mit. Und wenn es einfach was ganz anderes ist, so wie ich jetzt keine 50-jährige Frau sprechen würde, dann ist eigentlich beiden Seiten mehr geholfen, wenn man sagt, okay, wir haben es jetzt irgendwie eine Stunde probiert, es funktioniert einfach nicht, es tut mir leid, wir müssen uns hier trennen, vielleicht bei einem anderen Ding. Es bringt dann einfach nichts, wenn man sich rumquält und es einfach nicht schafft und es dann einfach nur schlecht ist. Und da ist es dann einfach besser, wenn man ehrlich ist und sagt, du, sorry, es klappt nicht. Dann auch wahrscheinlich für das Endprodukt dann das Beste. Natürlich fürs Endprodukt, aber auch für den Sprecher, der sich nicht einen abquält und dann die ganze Zeit das Gefühl hat, schlecht zu sein, aber auch für den Regisseur, der nicht dann so mit so einem Kompromiss irgendwie leben muss. Also eigentlich für alle. Was hältst du denn von Aussagen wie die Synchronisation ist schlecht oder der Originalton ist immer besser? Also dazu muss ich sagen, dass natürlich, ich sag mal, in vielen Fällen der O-Ton auch besser ist, weil man viele Dinge einfach auch gar nicht nachmachen kann. Aber so gut wie möglich daran zu kommen, das sollte ja immer der Anspruch sein, wenn nicht sogar besser zu sein. Und es gibt ja auch, wie heißt denn diese Serie? So eine Serie mit zwei so Detektiven, die eigentlich nur dann in Amerika weitergegangen ist, weitergedreht wurde, weil die Synchronfassung, die deutsche, so cool war und das in Deutschland so super ankam. Das wäre jetzt ein Gegenbeispiel. Natürlich ist es total schwer, das so zu treffen, wenn du gar nicht in der Szene bist. Du sprichst ja auch oft geX, das heißt allein, ohne deinen Anspielpartner. Das heißt, du kannst gar nicht so in der Szene sein und so reagieren. Und der Anspruch sollte immer sein, so cool wie möglich und so, also 99%, wenn der O-Ton 100% hat, 99% oder sogar 110, weil manchmal, vielleicht hat am Set auch die Zeit gefehlt oder so und man hat sie jetzt im Studio, weil man schon bis jetzt gut vorangekommen ist, vielleicht auch ein bisschen Vorlauf hat. Und da dann so ein bisschen fein zu arbeiten und nochmal so nachzupolieren, das sollte der Anspruch sein. Ob man es immer schafft, ich glaube, manchmal kann man es gar nicht schaffen, wenn die einfach monatelange Vorbereitung hatten und dann auch wochenlang gedreht haben und man das dann in 2 Tagen auch so irgendwie vom Ton her produzieren soll, dann ist das natürlich sehr ambitioniert. Aber man sollte idealistischerweise die Ambition haben und dann aber natürlich auch jetzt so an die Fangemeinde oder an die Zuschauer, Zuhörer das weitergeben. Man sollte nicht versuchen, den gleichen Schuh zu machen. Man sollte auch nicht das so vergleichen, so, ah, ich habe das auf Englisch geguckt und oder auf Japanisch und dann auf Deutsch und irgendwie, das war mir an der Stelle emotionaler. Ja, klar, aber man sollte es eher sehen wie so einen anderen Schuh. Nicht den gleichen Schuh herstellen, sondern einen zweiten Schuh, der auch ziemlich cool ist. Ja, so würde ich es auch umschreiben. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Keine Schauspielerin, keine Sprecherin. Wenn ich mir das so vorstelle, da werde ich auf jeden Fall richtig traurig. Aber ich glaube, wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre, hätte ich Psychologie studiert und eine Therapieausbildung gemacht und würde jetzt mit Kindern arbeiten. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber so wie es läuft und ich denke, man hört auch im Interview raus, dass ich echt viel Fun bei der Arbeit habe und das möchte ich momentan auf keinen Fall eintauschen, aber wer weiß, wenn man irgendwann an einem Stadium in seinem Leben ist und andere Dinge wichtiger sind, vielleicht so, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen, das aufzugeben oder was anderes zu machen. Könntest du denn jemandem Ratschläge geben, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Gibt's da was? Ja, also man muss natürlich gucken, wo sind in meiner Nähe Synchronstudios? Und also ich habe eigentlich alles oder einen großen Teil durch Zugucken gelernt. Zugucken, zugucken, zugucken bei den Profis, Sprechunterricht nehmen und dann frech nach vorn und sich bewerben in den Synchronstudios. Das wären so meine Tipps. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Deiner Fangemeinde. Lustig, ich habe das Gefühl, dass ich das schon gesagt habe. Also erstmal finde ich es total cool, wenn die kritisch sind mit den Synchronisationen. Und ich finde es auch super, dass in Foren so viel darüber geschrieben wird. Dass es eine gute Beachtung kriegt, ist die Synchronfassung jetzt gut oder ist das so dahingeklatscht und Larifari? Und das finde ich toll, weil das ist auch für uns Sprecher einfach ein Feedback. Mich macht das jetzt auch nicht traurig, wenn man sagt, hier, da und da hat mir das nicht gefallen. Was schwierig ist, wenn man zu hören kriegt, ja, ist scheiße, ist im Original besser. Damit kann man natürlich nicht viel anfangen und sich auch nicht weiterentwickeln. Aber wenn man eine konstruktive Kritik kriegt, zum Beispiel, hier, das fand ich im Japanischen besser, weil so und so, dann bringt es einem eine Menge. Und bitte immer, immer Feedback, auch natürlich auch sehr gern, wenn euch was gefällt. Das ist ja auch Balsam für die Seele. Aber auch, wenn was nicht gefällt und vor allen Dingen, warum. Und ansonsten, was ich noch mal sagen will, auch jetzt, wo ich das durch die Convention mitgekriegt habe, ein fettes Dankeschön, dass es euch gibt, weil ich meine, ohne euch oder ohne die Fangemeinde oder die Leute, die das gucken, gäbe es unseren Beruf gar nicht, wenn alle nur original gucken würden. Und ja, danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr so treu seid. Und danke fürs Feedback. Cool, dass ihr da seid. Alles klar, dann bedanke ich mich dafür, dass du bei diesem Interview mitgemacht hast. Und ja, ich hoffe, sehr gerne. Waren auch ein paar Fragen dabei, die dich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Ja, aber hallo. Einige Sachen Revue passieren zu lassen. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr draußen das Video gut bewertet, wenn ihr fleißig Kommentare schreibt, denn Feedback ist natürlich immer wichtig, wie Sarah gesagt hat. Und ja, das war's dann wieder von dieser Ausgabe. Wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.